Oh!

Das ist Maurer Augen, Weide, kennt die Tugend an dem Maurer ihren Jünger, wollt sich wenden, sprechen. Die Wolken fallen, bis an die Wolken fallen.